نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wir machen heute bi'idhnillah weiter mit dem Fiqh-Unterricht. Und zwar geht es immer noch um Sujud al-Sahu. Und diesbezüglich habe ich, wie gesagt, die Vorträge von Dr. Saleh Saleh, rahimullah, herangezogen. Das wisst ihr auch. Aber auch aus den Vorträgen werden mir auf jeden Fall, wer der englischen Sprache mächtig ist, kann die sich gerne anhören, werden mir einige Dinge sind nicht ganz klar. Und das habe ich versucht zu erfragen. Aber auch die Personen, die ich versucht habe zu fragen, sind auch manche Sachen nicht klar. Das wird sich inshallah klären. Und wir werden trotzdem, wie der Bruder auch, den ich gefragt habe, eine Meinung zu manchen Sachen geben, die, wo er sich sicher ist, aber mit Vorbehalt. Also man soll das nicht jetzt hundertprozentig dieser Sache nachgehen, sondern mit Vorbehalt. Das heißt, wir werden das trotzdem noch prüfen. Das wird auf jeden Fall, bi'idhnillah, nicht so bleiben. Ja, und wir werden heute einfach verschiedene, meistens, weil wir haben schon über die Situationen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, über das Hinzufügen von Rukun und von, also von Erkan, von Säulen und von Pflichten, was man dann machen muss. Wir haben darüber gesprochen, was passiert, wenn man was unterlässt, von Säulen oder Pflichten. Und wir haben über Ashak schon gesprochen. Über diese ganzen Sachen haben wir gesprochen. Der Vortrag an sich heute sollte auch nicht allzu lang werden, weil wir heute Beispiele eigentlich nur durchgehen werden. Beispiele, die zutreffen können. Und es gibt noch viel mehr Beispiele. Und wenn man halt beten geht, dann erlebt man schon manchmal die wildesten Dinge, will ich nicht sagen, aber man erlebt schon manchmal viele Sachen, wo man sich dann fragt, wie hätte man jetzt handeln müssen. Und deswegen ist es sehr gut, diese Sachen zu wissen. Die erste Situation, die wir heute besprechen, ist die folgende. Wir haben einen Mesbuq, also jemand, der zu spät im Gebet kommt. Ja, es ist ein Mesbuq da, der ist zu spät zum Gebet gekommen. Und wir haben natürlich den Imam, der das Gebet leitet. Und er fügt eine extra Rekka, fügt er hinzu. Zum Beispiel in einem Zweiergebet, also Fajr, macht er drei Einheiten. Bei Maghrib zum Beispiel macht er anstatt drei Einheiten macht er vier. Oder in den vier Einheiten, die ja mehr sind, also jetzt von der Anzahl sind das ja drei Gebete, macht er fünf. Macht er eine fünfte Rekka, eine fünfte Gebetseinheit. Was natürlich falsch ist. Und jetzt ist die Frage hier, kann der Mesbuq, der ja zu spät gekommen ist, kann er für sich, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, kann er für sich diese Rekka normal zählen? Kann er für sich diese Rekka normal zählen? Ich hoffe, das Bild ist klar, worum es hier geht. Wir haben einen Mesbuq, der kommt zum Beispiel in der zweiten Rekka dazu. Er kommt in der zweiten dazu. Und die anderen, der Imam, der wird, weil er einen Fehler macht, noch drei beten. Also insgesamt fünf. Für den Mesbuq sind das vier. Und die Frage ist jetzt, kann dieser Mesbuq diese, die zu viel von dem Imam ist, kann er das für sich als normal nehmen? Ist das verstanden, die, das Bild, was, worum es geht? Normalerweise zwei Recke, aber er macht drei noch dazu. Wer macht jetzt drei dazu? Der Imam, ja. Normalerweise muss er, wo der Mesbuk gekommen ist, noch zwei machen, aber er macht anstatt zwei macht er drei, also fünf insgesamt. Und für den Mesbuk sind das ja normal vier. Und kann er das machen oder nicht? Und der Sheikh Rahimullah sagte, nach der korrekten Meinung, kann er dem Imam folgen und Teslim mit ihm zusammen machen. Was jetzt nur meine Frage war, ist, weil der Imam ja einen Fehler gemacht hat, ob man als Mesbuk auch Sujud As-Sahu machen muss. Weil der Imam ja einen Fehler gemacht hat und man dabei war bei dem Fehler. Aber die Antwort kriegt ihr inshallah heute nicht. Ist da noch zu unterscheiden zwischen dem zum Beispiel, hat der Mesbuk den Fehler mitgemacht oder nicht? Er hat ja, der ist ja, die Situation ist ja so. Die Frage erübrigt sich, ich sag nicht, du hast nicht zugehört, aber guck, der Mesbuk kommt in die zweite, ja? In die zweite Rekka. Pechigebe, ne? Nein. Fiedereinheit. Ach so, ja. Er kommt in die zweite und der Imam macht hier noch drei. Ja? Und bei dem Mesbuk sind das aber vier. Und er war ja dann beim Fehler dabei von dem Imam, weil der Imam musste hier richtig handeln. Das heißt, er war bei einem Fehler vom Imam dabei. Jetzt die Frage, beim Mesbuk ist aber alles richtig. Die Frage ist jetzt, muss der Mesbuk Sujud As-Sahu machen oder nicht? Ich habe geforscht, gefragt und wir kriegen inshallah Antwort mit Geduld. Ja. Anders kann ich es euch nicht sagen, weil in dieser Sache ist wirklich eine sehr große Meinungsverschiedenheit. Aber was ein Nutzen schon mal für euch ist, als Mesbuk könnt ihr dem Imam schon mal folgen. Obwohl er zu viel macht, könnt ihr ihm folgen. Die nächste Situation ist, du bist Ma'mum, das heißt, du betest hinter dem Imam, du bist in den Reihen und der Imam betet wieder, egal welches Gebet, ein Pflichtgebet aber natürlich, und er steht für eine zusätzliche Rekka wieder auf, wieder eine Vierer in eine Dreier oder Dreier in Zweier und so, oder Fünfer in Vierer, er macht eine fünfte Rekka. Und du als Ma'mum, du, der in den Reihen bist, du weißt zu 100%, du bist dir ganz sicher, dass der Imam eine Rekka zu viel gemacht hat oder jetzt dabei ist, die zu viel zu machen. Was musst du machen? Du musst ihn warnen. Der Imam hört nicht auf deine Warnung, weil er denkt, dass er recht hat. Der Imam hört nicht auf deine Warnung. Dann ist es Pflicht für dich, dich vom Imam zu trennen und alleine Teslim zu machen. Ja? Das ist Pflicht für dich, vom Imam zu trennen, in dieser Situation. Jetzt ist es wieder so, stelle ich mir jetzt die letzte Rakat vor. Ja. Während jetzt normalerweise der Teslim kommen würde. Ja. So, jetzt steht der Imam auf. Ich kann ja nicht, wenn ich aufgestanden bin als Imam, mich einfach wieder hinsetzen. Es gibt ja so. Also so Abschnitte, also wenn ich das überschritten habe, das hat auch Ibn Taymiyyah Rahimahullah auch so beschrieben, das heißt, wenn die Knie sich langsam, also beziehungsweise wenn du aus der Hocke herauskommst, ja, dann gibt es dahin kein Zurück mehr. Er ist ja letztendlich der Imam jetzt gezwungen, diese Rakat zu Ende zu führen. Nein? Die Sache ist so, du meinst was anderes. Du meinst eine richtige Sache, aber in einer anderen Situation. Du meinst, wenn man eine Pflicht unterlässt, ich sagte, was du meinst, zum Beispiel jetzt, ich bin im Sujud und ich vergesse Subhane Rabbi al-A'la zu sagen. Ich vergesse das und will aufstehen. Wenn ich, das haben wir auch besprochen, wenn ich ganz gerade bin, darf ich nicht mehr zurück. Mhm. Dann wird die Pflicht unterlassen und mit Sujud as-Sahu kompensiert, ausgeglichen. Aber wenn ich etwas zusätzlich mache, ja, wenn ich etwas zusätzlich von Erkan mache, muss das sofort abgebrochen werden. Ja, okay, jetzt ist derjenige, der Imam müsste normalerweise wenn er weiß, er hat das zu viel gemacht, muss er sofort zurück. Okay. Er muss abbrechen. Aber wenn er das vom Wajibat ist, unterlassen aber, wenn er ein Wajib unterlassen hat, und wenn er in der nächsten Position voll und ganz ist, das heißt nicht so oder ne, voll und ganz, dann darf er nicht zurück. Wenn es um Wajib geht, wenn es um Erkan geht, was zu viel ist, dann muss er sofort abbrechen. Ja? Ich empfehle den englischsprachigen Brüdern, Dr. Saleh Saleh, sich anzuhören. Er muss 100% sicher sein, dann kann er selber Tests machen, ne? Ja, genau. Das, was unsere Situation jetzt war, man ist sich 100%ig sicher, der Imam macht einen Fehler, beziehungsweise nicht einen Fehler, er fügt eine fünfte Rekat hinzu, dann trennt man sich von ihm und macht alleine Teslim. Man wartet nicht, bis der Imam fertig ist. Bleibt man auch sitzen? Nein, man macht alleine Teslim. Man bleibt sitzen, nicht geschippt. Ja, man bleibt sitzen, weil du weißt, jetzt kommt Teslim und er steht auf, du warnst ihn, ja? Subhanallah, sagst du. Er hört nicht auf dich. Du guckst vielleicht noch, Allahu Alam. Auf jeden Fall brichst du dann ab und machst Teslim. Jetzt ist wieder die Frage. Macht man... Jetzt ist wieder die Frage, macht man Sujud al-Sahu oder nicht? Allahu Alam. Das habe ich gefragt, aber diese Person, die ich gefragt habe, muss weiterfragen. Ja? Aber wieder ein Nutzen für euch. Ihr wisst schon mal, dass ihr euch trennen müsst. Müsst, nicht könnt. Das ist keine Option. Man muss sich trennen. Sonst ist, und dazu kommen wir auch, sonst ist das Gebet von dir ungültig. Das Gebet von dir ist ungültig, wenn du dich nicht trennst. Ach, wenn du absichtlich weitermachst. Als Mu'min jetzt. Ja, ja. Zu dem Imam kommen wir jetzt. Ja, zu dem Imam kommen wir jetzt. Was, wenn der Imam, die nächste Situation, wir kommen zur nächsten Situation, was, wenn der Imam von zwei Zuverlässigen, von zwei Siqa, gewarnt wird, warum sagen wir zuverlässig? Weil es gibt oft Leute, die Waswas haben oder solche Sachen und die komisch sind. Sagen wir mal dieses Wort komisch. Auf diese Sachen geht man nicht ein. Aber wenn der Imam von zwei Zuverlässigen oder auch von einem Zuverlässigen, die Bedingung ist nicht zwei, oder auch von einem, es wurde einfach ein Beispiel so gesagt, von zwei Zuverlässigen gewarnt wird, jetzt, was ist jetzt, die Frage ist jetzt die, sollen die anderen Ma'mums, Ma'mumin, ja, sollen die anderen Gebetsfolger, sollen die auf diese zwei hören oder sollen die auf den Imam hören? Das ist jetzt die Frage. Verstanden aber das Bild? Okay. Die Antwort ist die folgende. Es kommt darauf an. Auf was kommt es an? Es kommt darauf an, ob sie sich sicher sind, dass der Imam einen Fehler gemacht hat. Wenn sie sich auch sicher sind, nur unter dieser Bedingung, wenn sie sich auch sicher sind, dass der Imam einen Fehler gemacht hat, dann trennen sie sich auch von dem Imam. Wenn sie sich sicher sind, dass der Imam richtig ist, folgen sie dem Imam. Wenn sie sich nicht sicher sind, dann handeln sie nach dem. Wenn sie sich unsicher sind, handeln sie nach den beiden. Die Sikha sind, nicht Hans und Kunz, das sind Sikha-Leute. Ja? Wenn sie sich sicher sind, trennen sie sich. Wenn sie sich nicht sicher sind, wenn sie sich sicher sind, dass der Imam richtig ist, folgen sie dem Imam. Wenn sie sich unsicher sind, trennen sie sich. Weil sie haben eine Warnung von Sikha-Leuten bekommen, die sich sicher sind. Ja, das ist, denke ich, nachzuvollziehen. Und es kommt die gleiche Frage auch wie vorhin. Müssen die alle jetzt Sujud al-Sahu machen oder nicht? Allahu Alam. Die nächste Situation. Beziehungsweise, das hat auch damit zu tun, was wir jetzt besprochen haben. Was ist das Urteil von dem Gebet des Imam, der von zwei Leuten gewarnt wurde, aber er selber denkt, er hat recht. Er selber denkt, er hat recht. Sein Gebet ist gültig. Sein Gebet ist gültig, weil er denkt, dass er recht hat. Sein Gebet ist gültig. Und zusätzlich, Und er darf nicht zurückkehren. Er darf nicht zurückkehren. Weil er denkt, er hat recht. Bei ihm ist kein Scheck, gar nichts. Er denkt, er ist hundertprozentig. Jetzt kommt, keine Ahnung, dritte, vierte nach seiner Meinung. Dann muss er so handeln. Aber wenn er sich unsicher ist, er ist sich unsicher und aus Stolz zum Beispiel, macht er einfach weiter. Ja, er will sich nicht zeigen, dass er, also er will nicht nachher in Scham geraten, dass er einen Fehler gemacht hat. Obwohl der Prophet sallam sogar Fehler in dieser Sache gemacht hat. Aber es gibt nun mal solche Leute. Dann, wenn er sich unsicher ist, dann muss er dieser Warnung folgen. Wenn er das nicht macht, dann ist sein Gebet ungültig. Außer, wenn er Jahil ist oder wenn er vergessen hat. Jetzt haben manche Brüder in dem Raum, wo Dr. Saleh Rahimullah in Paltok-Raum seinen Unterricht gemacht hat, haben die gefragt, wie kann man vergessen, wenn man gewarnt wurde? Dann hat der gesagt, das kann passieren. Sogar das kann passieren. Wenn man gewarnt wurde, kann man, man fragt ihn nachher, weil er sagt, wir haben viel oft diese Sachen gehabt, dann haben wir den Imam, warum hast du nicht, wir haben doch gewarnt. Dann sagt er, ich habe vergessen. Das kann passieren. Dann ist man entschuldigt, wenn man vergaß oder wenn man Jahil ist. Dann ist das Gebet korrekt und dann muss man aber Sujud es-Sahu machen. Dann muss man Sujud es-Sahu nach dem Teslim machen. Ja? Die nächste Situation ist das gleiche wie die vorherige jetzt immer noch. Also wieder ein Imam. Er wird wieder gewarnt. Aber diesmal ist es so, er ist nicht sicher, sondern, was ist er? In ihm überwiegt. Er neigt dazu, dass er korrekt ist. Aber er ist sich nicht sicher, er neigt dazu, dass er korrekt ist. Was muss er jetzt machen? Muss er dann nach seiner Neigung oder nach der Warnung? Er muss die Warnung ernst nehmen und danach handeln. Weil die Leute sind sicher und die sind sich sicher. Und du selber bist auch sicher, aber du bist dir nicht sicher, du neigst nur. Aber die haben Yaqin, die haben Sicherheit. Dann muss er nach ihnen handeln. Auch wenn ihn nur ein Zuverlässiger warnt. Wenn er das nicht macht, ist sein Gebet ungültig. Die nächste Situation Man ist Ma'mum und betet hinter dem Imam und er macht eine zusätzliche Rekka. Er macht eine zusätzliche Rekka und man folgt ihm, dem Imam folgt man, aus Vergesslichkeit oder Unwissenheit. So ist nichts auf dir verpflichtend, weil du entschuldigt bist. Du bist Ma'mum. Da ist ein Imam und der macht zusätzliche Rekka und du folgst ihm in dieser zusätzlichen Rekka aus Vergesslichkeit oder Unwissenheit. So ist nichts auf dir. So ist nichts auf dir. Die nächste Situation. Der Imam vergisst eine Rekka und macht zu früh Teslim. Also, wenn zum Beispiel vier Einheiten, macht er in der dritten. Ja? Er macht in der dritten Teslim. Und der Mesbuk, also wir haben auch einen Mesbuk jetzt hier, der kam zu spät. Es kommt jemand zu spät zum Gebet. Der Mesbuk steht auf und will sein Gebet voll machen, was ihm fehlt. Ja? Währenddessen, der Mesbuk steht auf, währenddessen wird dem Imam von der Jama'a gesagt, wir haben eine Rekka zu wenig gebetet. Dann sagt er, oh, Barakallahu fikum, Dankeschön. Er steht auch dann mit, dann sagt er zu der Jama'a, dann lass uns noch eine beten. Aber der Mesbuk, der vorher in dieser Gemeinschaft war, hat er mit denen gebetet und sich getrennt, weil er ja noch sein, wie man sich halt trennt, wenn man zu spät kommt. Ganz normal. Hat sich getrennt, weil er noch seinen Rest voll machen muss. Währenddessen wurde der Imam gewarnt. Er ist aufgestanden, um, dass die noch einen Rekka beten. Dann, was macht der Misbuk jetzt? Schließt er sich ihnen wieder an oder nicht? Er schließt sich ihnen wieder an. Er muss sich ihnen wieder anschließen. Und der Imam steht auf und betet diese Rekka. Ja? Die machen das fertig. Und dann machen die ihr Sujud as-Sahu. Und die Frage ist jetzt aber die, muss der Mesbuk auch Sujud as-Sahu machen oder nicht? Wenn er schon zum vorher Schluss gemacht hat? Zum Schluss, nach seinem Teslim, nach seinem eigenen Teslim. Aber wenn er schon, wo er sich getrennt hat und dann gemacht hat, ne, dann braucht er das halt machen. Allahu Alam. Ich meine, die nächste Situation, wenn eine Person öfters vergisst in einem Gebet, er vergisst mehrere Sachen in einem Gebet. Er vergisst Subhana Rabbiyal Azim zu sagen, das ist eine Pflicht. Das ist eine Pflicht. Er unterlässt eine Pflicht. Dann muss man Sujud as-Sahu wann machen? Vor oder nach dem Teslim? Vor dem Teslim. Und er unterlässt einen Rukun. Diesen Rukun holt er nach im Gebet. Aber wenn man einen Rukun vergisst, unterlässt, dann muss man Sujud as-Sahu nach dem Teslim machen. Ist richtig? So, man muss jetzt in einem Gebet, es ist jetzt gekommen, dass du eine Pflicht unterlassen hast, normalerweise Sujud as-Sahu davor. Und einen Rukun hast du auch unterlassen, normalerweise Sujud as-Sahu danach. Aber es gibt nicht zwei Sujud as-Sahu in einem Gebet. Macht man jetzt den Sujud as-Sahu davor oder danach, ist die Frage. Und die Antwort, Allahu A'lam, die Antwort, die korrekte Meinung ist, man macht danach, weil man dem Vorrang gibt, was stärker Jani ist. Und der Erkan, die Säule, ist stärker als die Pflicht. Ja? Aber Allahu A'lam, mit Vorbehalt. Aber zu einer großen, nicht wahrscheinlich, wir machen nicht Wahrscheinlichkeitsrechnung, sondern was der Bruder halt nach seinem Wissen, ist es danach. Weil man halt dem Erkan Vorrang gibt vor dem Wajib, vor der Pflicht. Beziehungsweise dem Rukun gibt man vor. Die letzte Situation, die wir heute besprechen, ist die, es gibt noch andere Situationen, noch andere Sachen, die wir fragen wollten, aber die Antwort muss inshallah noch geforscht werden. Deswegen, auch wenn ich dann die Situation erwähne, das macht dann nur Fragezeichen im Kopf. Weil bis jetzt haben wir zu jeder Sache wenigstens eine Teilantwort gegeben. Und nicht einfach eine Frage gestellt. Die letzte Situation ist die folgende. Man kommt vom Ruku, kommt man hoch. Und dann muss man ja Sami Allahu liman hamida sagen. Ja? Aber anstatt Sami Allahu liman hamida zu sagen, sagt man Allahu Akbar. Passiert ganz oft. Ja? Das heißt, was ist hier passiert? Man unterließ einen Wajib, man unterließ eine Pflicht. Nämlich was? Dass man Sami Allahu liman hamida gesagt hat. Das unterließ man. Das heißt, man macht Sujud as-Sahu vor dem Salam. Das haben wir schon besprochen. Aber wenn jetzt Folgendes passiert. Man kommt vom Ruku hoch und sagt Allahu Akbar und man erinnert sich, das ist falsch. Und dann sagt man direkt hinterher Sami Allahu liman hamida. Was hat man jetzt gemacht? Dann hat man den Wajib nicht unterlassen. Sondern man hat hinzugefügt etwas von Aussagen, was korrekt ist vom Gebet. Dann ist es in dieser Situation, ist es, wallahu ta'ala wa alam, ist es korrekt, dass der Sujud as-Sahu eine Sunna ist. Man braucht es nicht mehr. Sondern es ist hier nur eine Sunna. Ja? Aber dann, wenn man es macht, dann vorher, dann brauchst du. Bitte, man hat etwas von Aussagen hinzugefügt. Da ist nur Sunna. Aber dann macht man es auch vorher, ne? Vor dem Testament. Wie ich weiß, können wir gleich gucken und schauen. Auch wenn es schon da ist, ne? Können wir gleich gucken und schauen. Bei Hinzufügen gucken wir und schauen. Ja, das waren die Situationen, die wir heute zu besprechen haben. Und der Bruder Hüseyin will inshallah was sagen, weil er abreißt. Aber ich habe eine Sache, die ich sagen muss an Brüder, und ich bin nicht hier, um zu kritisieren, das können wir auch ausmachen. Ich bin nicht hier, um zu kritisieren, aber... Bevor du das sagst, ja.